So konnte Benko nach außen gegenüber der Öffentlichkeit regelmäßig von 40-50% Eigenkapital sprechen, obwohl er einen bedeutenden Teil des Geldes zurückzahlen musste. Eine legale und durchaus marktübliche Form der Irreführung. Finanzierungen ausschließlich über Bankkredite, wie sie früher üblich waren, gehören in der Immobilienbranche der Vergangenheit an und damit auch Figuren wie der hessische Bauunternehmer Jürgen Schneider. Nur wenige erinnerten sich noch an den Mann mit dem dunklen Toupet, der rund um die deutsche Einheit in erstklassigen Lagen historische Gebäude zu Einkaufspassagen und Büros umgestaltete und aufwertete. Ähnlich wie Benko 20 Jahre später. Die Mädlerpassage in Leipzig, die Zeil in Frankfurt und das Bernheimer Palais in München waren nur einige von dutzenden Projekten, die Schneider umbaute und dann teuer vermieten und verkaufen wollte. Allerdings entpuppte sich Schneider Mitte der 1990er Jahre als sehr grober Betrüger und ging pleite. Er hatte ganze Etagen auf den Plänen dazu erfunden, um so den leichtgläubigen Banken hohe Kredite abzuschwatzen. Schneider wurde dafür zu 6 Jahren und 9 Monaten Gefängnis verurteilt. Das Toupet wich einer Stirnglatze und nackenlangem grauen Haar, das bei jedem Schritt im Wind wehte. Nach seiner Haftentlassung 1999 kam der Bauingenieur finanziell nie mehr auf die Beine. Er haftete persönlich als Unternehmer. So wies das Geschäftsmodell von Benko und Schneider zwar Ähnlichkeiten auf, die Finanzierung jedoch und die Unternehmensform war eine gänzlich andere. Längst konzentrierte sich auch Benko nicht mehr auf ein einzelnes Objekt. Stattdessen stieß er parallel Dutzende Umbauten nach dem Muster des Goldenen Quartiers an. Die Sparte Prime wuchs und gedieh und verdoppelte innerhalb weniger Jahre ihren Wert. Gleichzeitig floss immer mehr Geld ins Projektgeschäft. In der Sparte Development fanden sich eher die 1B-Lagen in zahlreichen deutschen Städten, auch profanere Büros wurden da entwickelt. Benko lotste Investoren auch in diese Sparte, wo er mit einzelnen Bauten wie dem ehemaligen Kaufhof am Berliner Ostbahnhof Rohmargen von über 50% erzielte. Auch Roland Berger investierte dort zusätzlich zur Prime. Auch hier gab es für die Investoren ordentliche Renditen und jährliche Wertsteigerungen. Selbst im Handel wurde Benko nun eine Größe. Der Betongoldrausch bei Benko hat neben den makroökonomischen Gründen auch sehr spezielle. 3 Argumente für Investoren zählt eine langjährige Spitzenkraft der Signa auf. Benko zahlte jedes Jahr bis zu 6% Dividende. Sonst gibt es bei Immobilien regelmäßig nur 2-3%. Die Anteile stiegen Jahr für Jahr im Wert. Außerdem schloss Benko mit einzelnen Geldgebern wie Roland Berger, Klaus-Michael Kühne oder Thorsten Töller Geheimdeals ab. Er gab ihnen die Option, auszusteigen und die Anteile zurückzugeben, falls sie das wollten. Damit wirkten die Anteile fungibel, als investiere man in Aktien. Sehr ungewöhnlich im Immobiliengeschäft, das in der Regel ein langfristiges ist und deshalb auch langfristig mit dem Eigenkapital planen muss. Von den Seitendeals mit einzelnen Anteilseignern wissen die jeweils anderen nichts. Benko versteht es, jedem Investor das Gefühl zu geben, er und nur er werde bevorzugt und besonders gut behandelt. Benko bietet offensichtlich das Beste aus allen Welten. Zugleich hohes Wachstum, sichere Dividenden und die Möglichkeit, jederzeit auszusteigen. Eine herausragende und in der Wirtschaftsgeschichte nie gesehene Kombination, die Benko mit dem innovativen Geschäftsmodell der Signa begründet. Zum Jahresschluss 2019 scheint es keine Grenzen mehr für Benko zu geben. Es wirkt, als würde er über Wasser laufen. In den USA kauft er die Hälfte des weltbekannten Chrysler Buildings, um mit einem Donnerschlag in den amerikanischen Markt vorzudringen. In Deutschland macht er sich mit der Fusion von Karstadt und Kaufhof in allen deutschen Innenstädten breit. Und in Österreich erwirbt er Anteile am größten Medienhaus, in dem die einflussreiche Kronenzeitung und der Kurier erscheinen. In einem Brief an die Mitarbeiter versprühen der Unternehmensgründer und sein Handelsexperte und Chairman Dieter Berninghaus unbändigen Optimismus. 45.000 Menschen beschäftige die Signa inzwischen, die Immobilienwerte addierten sich auf 20 Milliarden Euro, dazu kämen Projektentwicklungen in Höhe von 9 Milliarden Euro und ein Handelsumsatz von 7 Milliarden, zählen sie auf. Die Sigma-Gruppe sei finanziell kerngesund und für die Herausforderungen im neuen Jahr bestens gerüstet. Der Brief schließt mit einem Versprechen. Signa macht Unmögliches möglich und das war so, ist so und bleibt so. Versprochen. Aus der kleinen Immofina Signa, die nach 2000 mit ein paar Dutzend Leuten ihr Geschäft betrieben hatte, war ein Konglomerat geworden mit einer Holding und mehreren Sparten. Das Organigramm wucherte. Über 1000 Ober-, Zwischen- und einfache Gesellschaften machten sich nach und nach breit. Die Vielzahl der Gesellschaften, die nach der Signa-Pleite offenbar wurde, hatte vor allem steuerliche Gründe und ist Standard im Immobiliengeschäft. Jedes Projekt steckt in einer eigenen Gesellschaft, einer Immobilien GmbH. Der Steuersatz auf die Mieteinnahmen beträgt nur 15%. Gewerbesteuer wird nicht fällig. Üblich sind auch sogenannte Share-Deals, bei denen der Käufer nicht die Immobilie, sondern Anteile an der Immobiliengesellschaft erwirbt und so die Grunderwerbsteuer legal umgehen kann. Der Sitz der Gesellschaften liegt häufig in steuergünstigen Ländern wie Luxemburg. Die Staaten fördern somit ganz bewusst die Immobilienbranche und Benko macht sich das in großem Stil zunutze. Es regnet Geld und je mehr Projekte Benko angeht, umso größer der Hebel. Im Jahr 2022 beschäftigte allein die Immobiliensparte Prime 313 Mitarbeiter mit einem Durchschnittsverdienst von 252.000 Euro. Das sind Gehälter, wie sie sonst bei Investmentbanken gezahlt werden. Die Kapitalbeschaffung ist bis Ende der 2010er Jahre ein leichtes für die Signa. Investoren kommen zuhauf. Auch viele Banken wie die österreichische Raiffeisengruppe oder die deutsche Helaba geben bereitwillig Geld zu Zinssätzen um 1%. Dass nur wenige Monate später die Corona-Pandemie auch europäische Innenstädte leeren würde, konnte zu dem Zeitpunkt niemand wissen. Bald standen Benkos Warenhäuser sowie seine von ihm vermieteten Läden und Büros leer. Doch einstweilen gleicht sein Leben einer einzigen großen Party. Benko ist nun auch dank seiner Geldgeber der unbestrittene europäische Immobilienkönig.